Die koreanische Zentralnachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Eine unverschämte Handlung«. Im Kommentar hieß es, die NATO, ein Apparat der USA in Europa, handelt völlig unverschämt. Am 15. Dezember berief der Nordatlantische Rat, ein NATO-Organ für Beschlussfassung, eine Sondersitzung ein und gab eine Erklärung gegen die Maßnahmen der DIVJK zur Verstärkung der Atomstreitkräfte für Selbstverteidigung ab. In der Erklärung wurde hervorgehoben, die Handlungen Nordkoreas seien ein Verstoß gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen einschließlich der Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates und eine Herausforderung gegen das Atomwaffensperrsystem. Es verstärke die Gefahr des Friedens und der Sicherheit der Welt. So wurden in der Erklärung die absurden Behauptungen vorgebracht, dass die NATO, deren Mission die Verteidigung des Friedens und der Sicherheit in der nordatlantischen Region ist, sich in die Koreafrage einmischt, die nichts mit ihr zu tun hat, ist völlig abnormal. Eindeutig ist es nur, dass die NATO durch diesmalige Erklärung es deutlich ans Licht gebracht hat, dass sie wie das südkoreanische Regime bloß eine Marionette der USA sowie eine nutzlose Organisation ist, die gemäß der Forderung Südkoreas handelt. Vor der Veröffentlichung der Erklärung soll der stellvertretende Generalsekretär der NATO mit dem zweiten Vizeaußenminister Südkoreas eine heimliche Beratung geführt haben. Es ist völlig lächerlich, dass sich die NATO, eine internationale Organisation, der Demagogie des südkoreanischen Bakun-Regimes anschließt, das durch die größte Skandalaffäre dem Untergang geweiht ist. Die NATO, die gar keine Ahnung vom Wesen der Sache hat, soll nicht auf Bitte der südkoreanischen Marionettenregierung dem anderen Vorwürfe machen, sondern baldigst ihre Existenz als ein Apparat, der den Frieden und die Sicherheit der Welt stört, beenden.